Kundgabennummer 366 vom 5.4.1938. Streiter Gottes, Gottes Wort, Kornkammer. So ist das Werk eines Augenblickes dazu angetan, ein helles Aufflackern der heiligen Flamme im Menschen zu entfachen. Es lehnet sich der Mensch an alles, was ihm einen Halt bedeutet in schweren Tagen. Ein sonderbares Gefühl im Herzen sagt ihm, was recht ist. Und nach langem Hin und Her bleibt ihm nur der eine Weg offen, den zu gehen er sich nicht scheut, wenn die volle Erkenntnis der göttlichen Wahrheit ihn erleuchtet, er die Irrlehren der Welt als solche erkannt hat. Wohl die wenigsten sind fähig, das ihnen Gebotene aufzunehmen. Es werden mit geringem Widerstand sich oft Menschen durchzusetzen wissen, wenn des Herrn heiligster Wille eingreift. Doch was dann aus diesen Menschen spricht, was diesen übervollen Herzen entströmt, ist kein totes Wort, sondern wahrer, lebendiger, tiefer Glaube an die ewige Gottheit. Es werden sich zu diesem Glauben bekennen, ohne Scheu und ohne Hemmung, die immer dieses Wort vernehmen werden. Denn kraftvoll und ungebrochen hat Gott der Herr die Rede derer ertönen lassen. Und ebenso wird diese Eingang finden in die Menschenherzen. An diesem Wort allein schon ist der Segen Gottes zu erkennen. Ohne Bedenken ist der Streiter Gottes bereit, sich seiner zu bedienen. Denn der Herr gab und nahm zur gleicher Zeit. Aus seiner Hand empfing der Mensch sein höchstes Amt, und dieses zu verwalten in Wahrhaftigkeit war sein innerster Antrieb. Und darum folgt dem Erkennen auch das Handeln. Denn wer einmal schaut in Gottes Weisheitsgarten hinein, dessen Blick wird sich nicht zurückwenden, sondern er begehret einzudringen, und sein Herz ist sehnsuchtsvoll dieser Pforte zugewandt. Es werden daher euch Lehren zugehen, die überzeugen sollen von der führenden Vaterhand, die übergehen sollen in euch als lebendiger Samen, gesät von Gott selbst in die Menschenherzen, aufgenommen in diese in vollem Willen und gehütet und gepflegt in Liebe. So muss das Wort Gottes gedeihen, so muss es Frucht tragen, und die Ernte wird unsagbar groß und reich sein. Denn seine Boten weiset der Herr an, den Seelen, die nach dem Himmelsbrot verlangen, Nahrung zu geben. Ihr sollt nicht darben, sondern vollauf gesättigt werden mit dem Brot des Lebens. Was erteilt wird an geistigem Gut, wird gleichsam in die Kornkammer des Herzens verwahrt werden, auf dass der Vorrat unerschöpflich sei. Dem Kraftspender aber sei Dank bis in alle Ewigkeit. Er bedenket, die da hungern, und richtet auf alle, die verzagten Herzens der Zukunft entgegensehen. Wo wird des Heilands Liebe euch darben lassen, die ihr für seinen Namen streitet? Doch bekennet euch vor aller Welt zu ihm, lasset nie das Heiligste in euch verkümmern, den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Habt ihr diesen, dann seid ihr der Welt und dem Tode entronnen. Ihr werdet nie sterben in Ewigkeit, sondern das ewige Leben haben. Amen.